Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Sie hören weiterhin Vollbild, das Filmmagazin im Deutschlandfunk Kultur. Wir senden heute live von den internationalen Filmfestspielen im Schweizer Locarno. Und jetzt ist es an der Zeit. Welcher der 15 Filme im Wettbewerb bekommt den Goldenen Leoparden? Die Jury rund um den Präsidenten, den chinesischen Filmemacher Chia Zhangke, hat es uns verraten. Und es ist A Land Imagine von Niu Xiu Hua aus Singapur. Anke, ist das eine gute Wahl? Ich fand das auf alle Fälle einen der Filme, die bei mir wirklich einen großen Eindruck hinterlassen haben. Und das hängt sicher mit der traumwandlerischen Stimmung zusammen. Also Schauplatz ist Singapur, aber eigentlich sieht man Singapur überhaupt nicht. Der Film spielt weitgehend nachts und es geht um die Menschen, die dort angestellt sind, um neues Land zu gewinnen. Das sind eben Wanderarbeiter auf China oder das sind Leute aus Bangladesch, die man immer auch beim Feiern sieht. Und dann verschwindet einer dieser Wanderarbeiter und gleichzeitig träumt der Polizist, der ihn sucht, immer über diesen Wanderarbeiter. Also es verschränken sich so ganz viele Ebenen und man könnte sagen, es ist ein Film noir, es ist ein Gespensterfilm, weil all diese, also der Polizist, die Wanderarbeiter, die Leute aus Bangladesch, die haben eigentlich gar kein Leben da. Die leben so ganz isoliert. Und was ich so spannend finde, ist, das sind Gespenster und sie bauen eben alles für Singapur. Und so schön sich dieser Film anschaut, weil man auch immer in so einen Neon-Club geht, wo man so Computerspiele macht, hat der Film eben so auch eine große Realitätsebene, weil man einen unheimlichen Eindruck bekommt, die haben keine Pässe mehr. Sie können also gar nicht raus, diese ganzen Wanderarbeiter. Diese Landgewinnung ist ja teilweise auch illegal. Wo wird überhaupt der Sand herbekommen für diese Landgewinnung? Da bekommt man dann unheimlich viel mit, wie eben Singapur, Myanmar und diese ganzen anderen Länder auch ausbeutet. Und diese Kombination aus gewagten Genre-Mix mit so dokumentarischen Momenten, das fand ich, hatte schon was sehr Reizvolles. Naja, und wie du schon sagst, auch sehr Politisches. Das sind ja wirklich alles Geister, weil sie auf Land laufen, das es ja eigentlich gar nicht gibt. Es gibt eine schöne Szene, wo einer der Hauptfiguren mit einer Frau am Strand liegt und er erklärt hier, dieser Sand, der kommt aus Malaysia, das kommt aus Bangladesch und dann sagt sie ihm, dann sind wir gar nicht mehr in Singapur. Also auch in dem Moment, wo du kein Land hast, keine Verortung, dann fliegst du. Also auch ein, trotz dieser sehr politischen Aussagen oder Grundierung, von der wir gerade gesprochen haben, dann doch filmisch, formal sehr außergewöhnlich. Ja, das sind wirklich so traumwandlerische Bilder. Also man hat ja das Gefühl, man geht mit denen durch diese Träume. Man ist so richtig mit dabei. Und das Schöne ist eben, weil man auch mit durch den Träumen geht, dass diese ganzen Menschen auch noch so ihre Träume haben. Also das imaginierte Land im Titel, das sind eben auch die Träume, die man hat. Das hat mir auch unheimlich gut gefallen. Was ich jetzt aber ganz spannend finde, ist dann, wie Bilder auf einem Festival doch immer korrespondieren. Also wir haben ja gerade das Interview mit Nicole Vögele gehört, Closing Time. Da geht es ja auch um Menschen, die im gewissen Sinne aus der Zeit gefallen sind, auch um so meditative Bilder. Also auch wenn das ein völlig anderer Film ist, so von der Stimmung finde ich die beide sehr ähnlich und deshalb hat es mich auch gefreut, dass Nicole Vögele, deren Film lief ja in einem anderen Wettbewerb Concorso Cineasti del Presente, also das Gegenwartskino, dass sie da den Preis, den Spezialpreis der Jury bekommen hat. Genau, und aber auch die Hauptjury verleiht einen Spezialpreis im Wettbewerb und der ging an den einzig wirklichen Dokumentarfilm im Wettbewerb, M von Yolande Zaubermann aus Frankreich. Das ist ein Dokumentarfilm, der uns mitten reinnimmt unter die hesidischen Juden in Israel. Ja, und zwar lernen wir zu Beginn einen Mann kennen am Strand. Er singt uns erst ein altes jiddisches Lied vor und dann erzählt er uns aber auch seine Geschichte, dass ihm als Kind sexuell immer was ganz Schlimmes, Trauriges widerfahren ist. Und er guckt uns in die Kamera und erzählt das ganz kurz. Ich bin gewesen Menachem Lang, ich bin gewesen ein Singer, aber ich bin gewesen ein Porno-Kids. Ich weiß nicht, was soll, die suchst das auf Ibro. Ich bin gewesen ein Jingle, wo es, also wie in der Lager, ist gewesen Meidlich, wo es ein Gewinn von dem Militär, just for fun. Ich bin gewesen ein Kind for fun, für andere Menschen. Also er sagt, er ist Menachem Lang. Lang, da ist auch sicherlich der Filmtitel her assoziiert. Und er war ein sogenanntes Porno-Kid, wie er sagt. Also im Prinzip erzählt er uns die Geschichte, dass er schon als kleiner Junge und dann auch als heranwachsender Junge regelmäßig von Männern aus seiner Ernährung, Umgebung vergewaltigt worden ist. Von Rabbinern, von Verwandten. Genau, und das Interessante ist, wir erleben ihn ja so ein bisschen als Selbstdarsteller, der sich wirklich gerne vor der Kamera auch inszeniert. Und er braucht die Kamera dann aber als eine Art Rückendeckung, um wieder in sein altes jüdisches Viertel zu gehen, wo er groß geworden ist. Und das ist interessant, der hat da ja sowas wie ein Magnet, weil es ist gar nicht so schwer, die Menschen zum Sprechen zu bringen, weil man spürt bei anderen jungen Männern, es gibt das Bedürfnis, sich auszutauschen. Und er hört eben ähnliche Geschichten von anderen jungen Männern, denen das auch widerfahren ist. Auch sein Vater öffnet sich ihm. Und das ist alles teilweise auch mit heimlicher Kamera gedreht. Höchstwahrscheinlich musste die Regisseurin die Kamera auch teilweise abgeben. Und das sind eben ganz bewegende Erzählungen. Und weil sie so wahr rüberkommen, weil man das so spürt, ist man auch als Zuschauerin unheimlich bewegt. Vor allem, weil man merkt, dass da etwas vor der Kamera wirklich losbricht. Das ist nicht schon einstudiert. Ich glaube, in dem Moment, wo Tabus, Verdrängtes, Geheimnisse, auch Ängste artikuliert werden, bekommt das etwas Voyeuristisches? Das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil ich hier und da muss ich auch sagen, also die Bilder haben ja auch etwas Hässliches, zum Teil, weil sie eben geheim gefilmt sind, aber inwiefern ist das Voyeurismus oder nicht? Ich habe das nicht als Voyeurismus erlebt. Also es ist natürlich teilweise sehr intim, weil es dann doch auch viel um die Sexualität geht. Oder man bekommt eben mit, dass sie überhaupt gar keinen Begriff haben von ihrer eigenen Sexualität. Aber du hast es eben eigentlich schon ganz schön gesagt. Man spürt, dass da Biografien in Bewegung kommen. Und dass dadurch, dass Biografien in Bewegung kommen, spürt man eben auch, dass sich in diesen orthodoxen Vierteln irgendwann etwas bewegen wird. Wir reden gleich weiter über die weiteren Preise, die gerade verliehen worden sind, nach der Schauspielerin Julie Delpy, die uns jetzt was von der Liebe vorsingen wird. Die war hier auch übrigens häufiger zu Gast. Über die Hauptpreisträger von Locarno haben wir gerade schon gesprochen. Jetzt werfen wir nochmal einen Blick auf die anderen Kategorien. Die beste Regisseurin ist Dominga Sotomayor aus Chile für ihren Film Zu jung, zu sterben. Über den haben wir schon sehr intensiv in der letzten Vollbildsendung gesprochen. Das ist ja diese Geschichte von einer Außenseiterkommune in Chile. Ein Mädchen, das sich dann quasi zu Erwachsenen mausern will und ihre Mutter sucht. Lass uns doch, Anke, nochmal dann genauer auf die Preisträger der zwei Schauspielkategorien gucken, weil ich finde die schon sehr interessant. Lass uns doch mal auf die Frau gucken, die beste weibliche Darstellerin. Das ist Andreea Gucci aus Rumänien für ihre Darstellung der Alice im gleichnamigen Spielfilm von Radu Muntean. Ja, wir hatten ja unheimlich viele Titelheldinnen hier. Ja. Ne? Yara hatten wir, Sibel und eben auch Alice. Und das waren alles Frauen, die uns eigentlich mit in repressive Gesellschaften genommen haben, sei es jetzt die Türkei, sei es Libanon und hier eben Rumänien. Und das Interessante ist, so repressiv diese Gesellschaften auch sind, dass diese Titelheldinnen eben immer ihre eigene Art finden, aufzubegehren, dabei aber trotzdem nie einen realistischen Rahmen verlassen. Und eben Alice T., diese Schauspielerin, hat eine wunderbare Energie. Also man muss sich erstmal an sie gewöhnen, weil sie ja alles schrecklich findet, furchtbar, diese ganze Wut. Aber dann versteht man ja, warum sie so wütend ist. Man bekommt mit, dass sie adoptiert ist, dass sie einen Roma-Hintergrund hat. Und dadurch kommt man ihr so nahe. Und das Tolle ist, dass der Film versucht, eben immer mit dieser Energie mitzuhalten. Und das schafft er auch. Also die hat schon, man kann es nicht anders sagen, was Mitreißendes. Energie finde ich super, wenn wir auf die Kategorie bester männlicher Darsteller sprechen. Dort hat ein Südkoreaner gewonnen, Ki Yong-Boo aus Hang Sang-Soos neuestem Spielfilm Hotel by the River. Das ist eine sehr stille Rolle eines alternden Poeten, der sich zurückzieht, um zu sterben. Ja, bei Hang Sang-Soo geht es ja immer um Männer und Frauen und die Unmöglichkeit der Liebe. Ja. Und jetzt hat er eben einen Dichter, der wohl auch schon viele Lieben gelebt hat. Und seine beiden Söhne kommen ihn besuchen, die aber schon lange nicht mehr bei ihm leben, die auch erwachsene Männer sind. Und wie immer bei Hong Sang-soo wird viel getrunken und über das Leben dann noch nachgedacht. Und das Tolle an diesem Dichter ist, dass er eigentlich sehr zurückhaltend spielt, immer in der Warteschleife ist, in der Warteposition. Aber wann immer er was sagt, dass es quasi wie eine Gedichtzeile ist, dass er jede Stimmung, auch das Verhältnis zu den Söhnen, was er gar nicht hat, immer in so wehmütige, melancholische Zeilen fassen kann. Und diese Zurückgenommenheit, das zu spielen und zu spüren, da ist aber eine große Emotion eigentlich dahinter. Das hat mir gut gefallen, dieses Spannungsfeld, also diesen ruhigen Mann da sitzen zu sehen und zu wissen, der ist innen voller großer Gefühle. Das war ein sehr berührender Film, der hier von hinten nochmal, finde ich, das Feld so ein bisschen aufgerollt hat. Ich finde es sowieso sehr interessant, dass hier so zwei asiatische, vor allem das asiatische Kino so ein bisschen mit Preisen, ich will nicht sagen überhäuft worden ist. Könnte man jetzt sagen, der Jurypräsident war Chinese und so weiter, aber das glaube ich gar nicht. Es waren auch schon sehr starke Beiträge. Man muss ja auch immer gucken, Anke, was nicht gewonnen hat. Es gab ja auch Favoriten und es gab ja auch manchmal Monolithen, die da waren. Lass uns doch auch über einen Film sprechen, der unser persönlicher Favorit war, Ray and Liz von Richard Billingham aus Großbritannien. Hier steht zwar besondere Erwähnung, aber das ist ja nicht mal ein Trostpreis. Nee, es war eigentlich mein goldener Leopard gewesen. Also das ist der Film, der den größten Eindruck bei mir hinterlassen hat. Billingham ist ein sehr bekannter Fotograf, in den 90er Jahren berühmt geworden, weil er eben Fotografien seiner Eltern gemacht hat. Er kommt aus Birmingham, ist da in einem sozialen Wohnblock groß geworden und hat dann eben seine Eltern dort fotografiert. Und das waren auch teilweise Installationen. Und daraus hat er jetzt einen Film gemacht. Und man ist da eben richtig drin in der britischen Arbeitsklasse. Man sieht Eltern, die eigentlich nur noch trinken, die lethargisch dahängen. Man sieht ihn und seinen Bruder, wie sie völlig auf sich allein gestellt sind. Und weil er das Milieu so kennt, hat es überhaupt nie was Voyeuristisches. Ich würde das eher sagen, das sind fast dokumentarische Momentaufnahmen seiner Erinnerung. Und was ich so bemerkenswert finde, natürlich hat er jetzt viel mehr ein Verständnis für den kleinen Jungen, den er damals war, weil jetzt kann er in Worte oder eben in Bilder fassen, was er damals vermisst hat. Und deshalb sind das auch so zärtliche Bilder. Deshalb kommt man diesen beiden Jungen, wenn sie da ihr wabbeliges Toast essen, auch so nahe. Und dennoch lässt er den Eltern, deshalb der Titel ist ja auch Rehe und Liz, das sind die Namen der Eltern, man spürt trotzdem, dass die eine große Zuneigung zueinander haben und dass es eben auch äußere Zustände waren, Umstände, die diese beiden Menschen auseinandergerissen haben. Es ist natürlich so, wenn man Arbeiterklasse hört und britisches Kino, dann denkt man zwangsläufig an so Namen wie Ken Loach und Mike Leigh mit dem sogenannten Spülsteinrealismus, der Kitchen Sink Realism. Ich finde schon, dass er hier drauf rekurriert, aber das ist natürlich ein sehr viel poetischerer Film, der diese Poetik der Details, diesen, ja, diesen realistischen Lebensumständen entgegensetzt. Und auch deshalb sieht man noch seine Herkunft aus der Kunst. Ein Kino übrigens, das Locarno ja besonders liebt. Ja, es gibt immer wieder bildende Künstler, die hier ihr Regiedebüt vorstellen. Und du hast das ja schon ganz gut beschrieben. Man könnte einfach den Film anhalten und das Foto erzählt auch schon immer was. Also die ganze Textur ist so einfach da. Man hat die abgerissenen Tapeten, den Dreck auf der Herdplatte und dann diese Kinder, diese traurigen Gesichter, dann die gefühllosen Gesichter der Eltern. Also das finde ich schon ganz bemerkenswert und es ist eben auch ganz interessant, du hast eben auf Ken Loach und Mike Leigh verwiesen. Das sind aber eben noch Geschichtenerzähler und du hast es mit Poetik schon richtig getroffen. Es ist wirklich so, dass der Film auch was von einem Gedicht hat. Jetzt machen wir etwas ganz Lustiges über den längsten Film der Festivalgeschichte, La Flor, der 14 Stunden dauert, können wir jetzt nur ungefähr 1,5 Minuten sprechen. Aber das war ja ein Monolith, 14 Stunden aus Argentinien, ein Film, der die ganze Filmgeschichte irgendwie noch mit abhandelt, der spielerisch ist, der uns natürlich auch Rückenschmerzen bereitet. Hat. Ja. Kann man eigentlich als Jury an so einem Film vorbeigehen? Ja, ich finde es ein bisschen schade, weil dieser Film geht natürlich wunderbar spielerisch mit der Filmgeschichte um. Er ist ein B-Movie, er ist ein Agenten-Thriller, er ist ein Musical. Oh, diese Songs hätte ich so gerne, die so schmachtend sind. Aber er verbeugt sich eben auch vor vielen Autorenfilmen, vor Jean Renoir, Jacques Rivette. Und ich finde einfach, ja, man spürt diesen Menschen an, dass sie so gerne, also es sind ja immer 4 Frauen, die mitspielen in ganz unterschiedlichen Rollen, dass da so viel Freude einfach beim Kino ist, das Spielerische, da werden neue Regeln im Kino aufgestellt und wir können quasi als Zuschauer und Zuschauerin mitspielen. Und diesen Film ganz zu übergehen, finde ich einfach ein bisschen schade, weil er eine große, schöne Hommage an das Kino ist. Ich bin sehr gespannt, wie man auf jeden Fall diesen Film nach diesem Festival zu sehen bekommt. Soweit erstmal unsere Eindrücke von den 71. Filmfestspielen in Locarno. Die Gewinner können Sie nachlesen auf deutschlandfunkkultur.de und auch an Anke Lewicke. Vielen Dank.